Halleluja. Let's give all the glory. Halleluja, lasst uns Jesus alle Ehre geben. All die Heilungen, all die Durchbrüche. Nur eine Person ist dafür verantwortlich. Und sein Name ist Jesus. Darum sind wir hier, für ihn. Preis den Herrn, Halleluja. Wir geben dir alles Lob und alle Ehre, Herr. Danke, Herr. Er ist so wunderbar. Wirklich, er ist wunderbar. Wenn man ihn anschaut, sieht man einen Mann, der stark wie Stahl und zugleich sanft wie Samt ist. Er ist sanft, ohne je unterwürfig zu sein. Als er seinen Jüngern die Füße wusch, war da ein königliches Bewusstsein in ihm, fast wie ein Prinz, der sich vor ihnen niederkniete. Das ging sogar so weit, dass Petrus sagte, wie kannst du das tun? Es war nichts Unterwürfiges daran. Er ist stark und stählern, aber dennoch nicht verletzend. Er ist gütig, auch wenn seine Augen vor Zorn über die Sünde brennen. Dieselben Augen sind voller Liebe und Güte. Sie ziehen den Sünder an. Gott ist gegen die Sünde, aber er liebt den Sünder. Mit einer leidenschaftlichen, bedingungslosen Liebe. Nichts, was du tust, kann seine Liebe zu dir verändern. Es klingt wie ein Lied, aber ich sage dir, derjenige, der es singt, ahnt vielleicht nicht einmal, wie viel Ewigkeit in diesen Worten steckt. Aber es ist die Wahrheit über unseren Gott. Er liebt dich. Was für eine wunderbare Zeit wir gestern bei den zwei Veranstaltungen von Zone X hatten. Einfach erstaunlich. Ich möchte euch sagen, ich glaube, dass wir bei den gestrigen Treffen wahrscheinlich den größten Ansturm von Menschen hatten, die ihr Leben Jesus übergeben haben. Vielleicht sogar mehr als bei allen bisherigen Zone X-Konferenzen. Und ich konnte es einfach nicht fassen. Ich habe es mir immer wieder angeschaut und sogar Screenshots gemacht. Ich habe einen Screenshot von all den Menschen gemacht, die nach vorne kamen. Manche hatten nicht mal genug Platz, um wirklich nach vorne zu kommen. Sie blieben im ersten Kreis stehen, stauten sich im Gang und dann im zweiten Kreis, da blieben sie auch stecken. Ich glaube, dass es auch Menschen gab, die eigentlich nach vorne kommen wollten, aber sahen, wie voll es war und dann einfach an ihrem Platz blieben. Aber als Pastor Daniel das Gebet sprach, um Jesus zu empfangen, beteten viele mit. Das bedeutet nicht, dass nur die, die nach vorne kamen, gebetet haben. Ich sage euch, genau dort, wo du bist, kannst du beten und Jesus Christus empfangen. Deshalb glaube ich, dass noch viel mehr Menschen gerettet wurden, als wir dokumentiert haben. Wir sind noch dabei, alles zu erfassen. Wir werden euch Bescheid geben. Aber ich bin überzeugt, dass es so, so viele Menschen mehr sind, die gerettet wurden. Erinnert ihr euch, dass der Herr uns Anfang dieses Jahres gesagt hat, wir sollen uns auf die junge Generation vorbereiten? Auf die Jugendgeneration. Wir nennen sie die Eutychus-Generation. Der junge Mann, der aus dem dritten Stock fiel, erinnert ihr euch an die Geschichte? Paulus predigte und die Bibel berichtet, dass es im dritten Stock geschah. Übrigens hat diese Geschichte in der Apostelgeschichte eine wunderschöne symbolische Bedeutung. Paulus predigte und es gab viele Lichter im Obergemach. Das Obergemach ist ein Bild für den Ort, wo Gott wohnt, im dritten Himmel. Und es war der dritte Stock. Und die Bibel sagt, dass Paulus lange predigte. Und dieser junge Mann saß am Fenster. Wir wissen nicht, ob er ein Gläubiger war oder nicht, aber eines wissen wir. Er saß sozusagen zwischen den Stühlen, oder genauer gesagt, am Fenster. Paulus predigte lange, wie jemand, den ihr alle kennt. Der junge Mann fiel hinunter. Ich fand es so ermutigend zu hören, dass selbst bei Paulus Predigt Menschen eingeschlafen sind. Jetzt solltet ihr nicht zu laut lachen, okay? Aber ja, selbst beim großen Apostel Paulus sind Menschen eingeschlafen. Wenn wir uns also die tiefere Bedeutung dieser Geschichte anschauen, wir haben hier das Obergemach, den Ort, den Jesus auswählte, um seinen Jüngern himmlische Wahrheiten zu vermitteln. Es gab also zwei Erfahrungen im Obergemach, himmlische Wahrheiten von oben. Jesus wählte einmal einen Berg für die Bergpredigt, da es um den König und seine Verfassung ging. Doch bei Wahrheiten für die Gemeinde, himmlische Wahrheiten des neuen Bundes, nach denen wir heute leben, da das Königreich zurückgestellt wurde, weil der König abgelehnt wurde, teilte Jesus diese Wahrheiten mit all denen, die ihn aufnahmen. Diese Wahrheiten offenbarte er ganz am Ende, in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde, bevor er das Lamm Gottes wurde, das die Sünden der Welt hinwegnehmen sollte. Er sprach von Herzen und sagte, ich habe noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Im Obergemach finden wir Wahrheiten wie die Kraft des Namens Jesus, bittet in meinem Namen und der Vater wird es erhören. Ja, es gab schon vorher Gebete. Das Alte Testament ist voll von Gebeten und die Jünger kannten auch das Vaterunser. Aber dann sagte Jesus, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen erbeten, bittet und ihr werdet empfangen. Das bedeutet, dass es so ist, als würde Jesus selbst beten. Hört gut zu, es wird eine Zeit kommen, in der Jesus zurückkehrt und die Verfassung der Bergpredigt in ihrer ganzen Fülle umgesetzt wird. Es gibt Wahrheiten aus der Bergpredigt, die auch in die Wahrheiten der Gemeinde übergegangen sind. Aber wir leben heute im Obergemach. Dort finden wir das neue Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und wir müssen auf diese zwei kleinen Worte achten, wie ich. Du wirst so lieben, wie du erkennst, dass du selbst geliebt bist. Wie ich euch geliebt habe, so liebt auch ihr einander. Wie ich Vergebung empfangen habe, vergebe ich dir. Mir wurde frei vergeben, also vergebe ich dir frei. So wie ich geliebt wurde, liebe ich. Diejenigen, die sich am stärksten bewusst sind, dass sie geliebt sind, lieben am meisten. Diejenigen, die sich am stärksten bewusst sind, dass ihnen vergeben wurde, vergeben am leichtesten. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Im Alten Testament war das größte aller Gebote, liebe den Herrn, deinen Gott. Aber die Bibel sagt, dass Sünde keine Macht mehr über uns hat, wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Erinnert ihr euch an den jungen Mann Eutychus, der fiel? Die Bibel sagt, er war ein junger Mann. Und Paulus ging hinunter und umarmte ihn. Als ich diese Passage vor Jahren studierte, sprach der Herr zu mir und er erinnerte mich Anfang dieses Jahres daran. Es braucht die paulinische Lehre, um diese junge Generation zu erreichen. Die paulinische Lehre ist völlig von Gnade durchdrungen. Sie kommt von Jesus, dem himmlischen Jesus. Hört gut zu. Es ist Jesus, der körperlich zur Rechten des Vaters sitzt und diese Offenbarungen dem Apostel Paulus gab, der einst ein Terrorist war, ein religiöser Terrorist. Paulus war auf dem Weg, Christen zu verhaften und zu töten, als Jesus ihm auf der Straße nach Damaskus begegnete und der Himmel sich für ihn öffnete. Ein Licht heller als die Sonne warf ihn zu Boden. Er wurde buchstäblich von seinem hohen Ross geworfen. Die Männer, die bei ihm waren, hörten die Stimme, aber sie sahen die Vision nicht. Doch Paulus, damals noch Saulus, hatte eine Vision von Jesus. Er sah Jesus. Und was sagte er? Was soll ich tun, Herr? Sein ganzes Leben drehte sich um das Tun. Er wusste nicht, dass er geliebt war. Er wusste nicht, dass er um seiner selbst willen geliebt wurde. Für ihn ging es nur um das Tun. Was muss ich tun, Herr? Und er wusste, dass es der Herr war, weil er ihn Herr nannte. Aber der Herr antwortete, es ist schwer für dich, gegen den Stachel auszuschlagen, wie ein Ochse. Diese scharfen Stachel werden dir nur wehtun. Und dann sagte er, warum verfolgst du mich? Beachtet das, wenn du in der Schule, am Arbeitsplatz oder anderswo wegen deines Glaubens verfolgt wirst, vielleicht verspottet wirst, weil du Christ bist, oder vielleicht bist du ein berühmter Sportler und jemand fragt dich, was hat sie in letzter Zeit so erfolgreich gemacht im Vergleich zu vor 5 Jahren? Und du antwortest, ich kann dazu nur sagen, je mehr Zeit ich mit dem Herrn verbringe, desto mehr erkenne ich, dass Jesus, dann kommt plötzlich, oh, vielen Dank, meine Damen und Herren. Oder jemand erwähnt Jesus und plötzlich wird der Beitrag abgebrochen. Oh, es sieht so aus, als hätten wir die Verbindung verloren. Die Welt wird Jesus niemals verherrlichen. Aber wirst du es tun? Wirst du seinen Namen, der über allen Namen steht, verherrlichen? Amen. Also, Gott hat Paulus erwählt und er wurde 3 Tage lang blind, damit er sehen konnte, was Gott ihm zeigen wollte. Drei Tage lang war er in völliger Dunkelheit. Dann schickte Gott Hananias zu ihm. Auf Hebräisch Hanania, zusammengesetzt aus Yah, Gottes Name, und Hanan, Gnade. Es brauchte Gottes Gnade, um seine Augen zu öffnen. Die erste Person, die Paulus nach diesen drei Tagen der Finsternis sah, war ein Bild der Gnade Gottes. Sein Dienst ist von Gnade geprägt. Die Offenbarung, die Paulus empfangen hat, ist das Evangelium der Gnade. Und genau diese Botschaft muss die junge Generation ergreifen. Das wird sie vom Tod auferwecken. Wisst ihr übrigens, was der Name Eutychus bedeutet? Gutes Schicksal. Das Eu steht für gut, wie in Eulogie, was gutes Wort bedeutet. Eutychus heißt also gutes Schicksal. Warum hat die Gemeinde ihr Glück verloren? Weil sie den Fokus auf die junge Generation verloren hat. Und Gott sagt, bringt das gute Schicksal zurück in die Gemeinde. Heute sagen viele Gemeinden, wir haben unsere jungen Leute verloren. Wie können wir sie zurückholen? Nun, man muss Gottes Plan erkennen, Gottes Bauplan. Anfang des Jahres hat der Herr uns genau das gesagt. Und ich habe es in der Geschichte von Eutychus erkannt. Es braucht die paulinische Offenbarung. Und das bedeutet nicht nur Lehre, sondern eine persönliche Hinwendung. Wir müssen auf die Ebene der jungen Generation herabsteigen, um sie wieder in das Obergemach zurückzubringen. Und ich sehe, dass es bereits geschieht, sogar gestern Abend. Danke, Jesus. Okay, das war's. Wir können jetzt nach Hause gehen. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Es gab einen Mann, der in einer Fabrik arbeitete. Jeden Tag verließ er als letzter die Fabrik, nachdem alle anderen schon weg waren. Eines Abends bemerkte der Security-Mitarbeiter, dass der Mann eine Schubkarre vor sich herschob. Der Sicherheitsmann wurde misstrauisch und sagte, »Halt, lassen Sie mich sehen, was in der Schubkarre ist.« Er hob die Abdeckung und fand eine kleine Kiste. »Was ist in der Kiste?« fragte er. Der Mann antwortete, »Na ja, wenn die Leute hier fertig sind mit der Arbeit, bleibt auf dem Boden viel Sägemehl liegen.« Ich brauche etwas Sägemehl für mein Haus, also sammle ich es ein. Es ist ja nur Staub. Ich packe es in diese kleine Kiste. Der Wachmann fragte, das ist alles? Der Mann antwortete ja, also ließ der Wachmann ihn gehen. Am nächsten Tag dasselbe. Der Mann war wieder der Letzte, der die Fabrik verließ und schob erneut eine Schubkarre vor sich her. Der Wachmann dachte sich, ich weiß, dass er etwas stiehlt, ich weiß es einfach. Also hielt er ihn wieder an und schaute in die Schubkarre. Und wieder fand er nur eine kleine Kiste mit Sägemehl. Am dritten Tag passierte es erneut. Der Mann schob wieder eine Schubkarre hinaus. Dieses Mal sagte der Wachmann, okay, halt, lassen Sie uns einen Deal machen. Ich weiß, dass Sie etwas stehlen. Sagen Sie mir, was es ist, und ich werde Sie nicht melden. Der Mann konnte es nicht länger verbergen. Sagen Sie mir, was Sie stehlen. Also sagte der Mann, okay, ich mag Sie, also werde ich ehrlich sein. Ich stehle die Schubkarren. Die Lektion dieser Geschichte ist, wir machen manchmal aus Dingen ein großes Problem, die für Gott gar keine große Sache sind. Wir konzentrieren uns so sehr auf die kleinen Details, dass wir das große Ganze aus den Augen verlieren. Oder? Egal, wie gut wir in bestimmten Bereichen sind, wir können das Wesentliche verpassen. Ich habe auch schon früher darüber gesprochen, wie einige der größten Betrugsfälle und Ponzi-Schemata selbst Finanzexperten täuschen konnten. Es sind oft die großen Namen der Finanzwelt, die in den bekanntesten Finanzdistrikten der Welt arbeiten, die als Opfer dieser Schemata enden. Sie sind nicht die Täter, sondern sie fallen solchen Ponzi-Schemata und anderen Tricks zum Opfer. Das zeigt, dass bloßes Wissen über Finanzen keine Weisheit ist. Nur weil man etwas über Medizin weiß, heißt das nicht, dass man die Weisheit hat, ein gesundes Leben zu führen. Wie der Herr mir vor vielen Jahren sagte, Laufen, Training und Kraftübungen machen dich vielleicht fit. Aber der Herr sagte mir, dass ich zu ihm kommen soll, um Gesundheit zu erhalten. Gesundheit und Fitness sind zwei verschiedene Dinge. Du kennst sicher Menschen, die regelmäßig Sport treiben und dann plötzlich einen Schlaganfall erleiden und du fragst dich, warum? Oder sie sterben während des Trainings plötzlich. Solche Dinge passieren. Wir brauchen den Herrn. Und die Offenbarung der Gnade, die Paulus empfangen hat, ist der Kern des neuen Bundes. Es geht nicht um das Gesetz, okay? In der Gemeinde predigen wir über Heiligkeit. Letzte Woche haben wir genau darüber gesprochen. Heilig zu sein bedeutet, nach Gottes Ebenbild zu leben. Ja, wir sollen heilig sein, aber du kannst nicht aus eigener Kraft heilig sein. Sonst wirkt die Heiligkeit so, als wärst du in Zitronensaft getauft. Oder in saure thailändische Suppe, für diejenigen, die thailändische Suppe lieben. Man kann das Richtige tun, dabei aber griesgrämig und freudlos sein. Doch das ist nicht das, was in Gottes Herz Priorität hat. Es geht nicht darum, nur religiöse Pflichten zu erfüllen und zu sagen, Hauptsache, ich diene dem Herrn. Du kannst Gott gehorchen, aber im Neuen Bund gibt es einen Gehorsam des Glaubens, den es im Alten Testament so nicht gab. Dieser Ausdruck Gehorsam des Glaubens, was bedeutet das? Das Richtige zu glauben. Und richtiger Glaube führt zum richtigen Leben. Wenn du falsch glaubst, wirst du falsch leben. Es hängt alles davon ab, wie du glaubst. Heute ist der Kampf um unsere Gedanken und Überzeugungen größer denn je. Die Welt versucht dir, ihr Glaubenssystem aufzudrängen, sei es durch soziale Medien oder andere Kanäle. Dein Seelenfeind, der dich hasst, weil Jesus sagt, dass er kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören, ist hinter dir her. Aber bevor er dir etwas stehlen kann, muss er erst einen Gedanken in deinen Kopf setzen. Er kann dir nicht einfach etwas wegnehmen. Er braucht deine Zustimmung. Wie bekommt er die? Indem er dich dazu bringt, falsch zu glauben. Jesus sagte, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Aber ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Verstehst du den Unterschied? Jesus kommt, um dir Leben zu geben. Nicht mehr Autos oder mehr Geld, sondern Leben. Du kannst all diese Dinge haben und trotzdem kein Leben haben. Aber Jesus kommt, um dir wahres Leben zu geben, und zwar im Überfluss. Vielleicht hast du das schon einmal erlebt, vor allem im Urlaub. Manchmal fühlt sich der Urlaub gar nicht wie Urlaub an. Und danach brauchst du einen Urlaub vom Urlaub. Aber dann gibt es diese Momente, wenn Gott deinen Urlaub segnet und du einfach da sitzt und zu deinem Partner sagst, das Leben ist wirklich gut. Das ist das Leben, von dem Jesus spricht. Er will es dir geben, und zwar im Überfluss. Vielleicht hast du immer noch Schulden oder Herausforderungen in deinem Leben, aber trotzdem kannst du sagen, das Leben ist gut. Denn du hast das, was wahren Reichtum ausmacht. Amen. Paulus hat das, was er lehrte, direkt von Jesus empfangen. Er sagt, meine Lehre ist nicht meine, sondern sie kommt von Jesus. Sie ist von dem himmlischen Jesus. Jesus gab Paulus diese Lehre und Paulus gab sie an die Gemeinde weiter. Paulus nennt es mein Evangelium. Denkt daran, dass ihr all die Lehren von Jesus in ihrem Zusammenhang betrachten müsst, wo er war und mit wem er sprach. Manche Wahrheiten, die für die Gemeinde bestimmt sind, wurden erst im Obergemach offenbart. In der Nacht vor seinem Tod. Jesus sagte, ich habe noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Das bedeutet, dass es wichtige Lehren gibt, die nicht in den vier Evangelien enthalten sind, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sondern speziell für die Gemeinde bestimmt sind und vor allem durch Paulus kamen. Die Gemeinde ist nicht ein Gebäude, sondern der Leib Christi und wir alle sind Teil davon. Und wisst ihr was? Im Haus des Vaters, der Gemeinde, gibt es mehr als genug Brot. Alles im Haus des Vaters ist Überfluss, überfließende Fülle. Deshalb müssen wir diese Generation umarmen, sie lieben, auf ihr Niveau herunterkommen und sie dann auf unser Niveau bringen. Bringt sie dorthin, wo Gott sie haben will. Preist den Herrn. Denn Jesus kam von den höchsten Höhen zu den tiefsten Tiefen, um uns zu retten. Und er brachte uns zurück in die höchsten Höhen. Er liebt dich. Preist den Herrn. Wenn du davon begeistert bist, gib Jesus das Lob, die Ehre und den Ruhm. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Aber der Vers davor besagt, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Wie ich letzte Woche bereits erwähnt habe, Gnade um Gnade. Das Wort um ist im Griechischen anti. Anti bedeutet nicht immer gegen. Es kann auch anstelle von bedeuten. Also Gnade anstelle von Gnade soll heißen, aus seiner Fülle haben wir ja alle geschöpft. Eine Gnade folgte auf die andere. Gnade bedeutet göttliche Gunst, unverdiente Gunst, unverdiente Gnade. Übrigens, lass dir von niemandem, wirklich niemandem einreden, was Gnade angeblich bedeutet. Aus irgendeinem Grund hat das Fleisch so große Angst vor dieser Wahrheit der Gnade, weil es immer etwas Eigenes beitragen will, um sich rühmen zu können. Man will irgendwann im Himmel stehen und sagen, würdig ist das Lamm und ich. Und mit dem kleinen Finger auf mich zeigen. Das Fleisch will immer seinen Anteil haben. Es gibt dieses ständige Verlangen des Fleisches, sich zu beteiligen. Und oft merken wir es nicht einmal. Aber es geht ausschließlich um Jesus und nicht um dich oder mich. Heißt das, dass wir uns zurücklehnen und nichts tun? Nein. Alles, was wir heute haben, kommt durch die Gnade Gottes. Was ist Gnade? Unverdiente Gunst. Manche fragen, Pastor Prinz, woher hast du das? Zum einen finden wir das in der Amplified Bible, wo es heißt Gnade, unverdiente Gunst. Aber bitte, wir wollen uns nicht bloß auf Übersetzungen verlassen. Die Bibel selbst ist der beste Ausleger. Im Neuen Testament heißt es, wenn es aus Gnade ist, dann nicht mehr aus Werken, sonst wäre Gnade keine Gnade mehr. Wenn es aber aus Werken ist, dann ist es nicht mehr aus Gnade, sonst wären Werke keine Werke mehr. Das ist eine einfache Art, es zu erklären, damit es jeder verstehen kann, Menschen aus aller Welt. Wenn es aus Gnade ist, dann nicht mehr aus Werken, sonst wäre Gnade keine Gnade mehr. Wenn es aus Werken ist, dann ist es nicht mehr aus Gnade, sonst wären Werke keine Werke mehr. Habt ihr verstanden? Was das bedeutet? Gnade ist unverdient. Gnade bedeutet Versorgung. Stell dir Gnade als Versorgung vor. Und das Gesetz bedeutet Forderung, es fordert. Die Bibel sagt also, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Mose war ein Diener. Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes, der Sohn seiner Liebe. Amen. Oft denken wir, die Bibel dreht sich um mich, mich, mich. Wenn du die Bibel mit dem Ziel liest, Jesus zu suchen, wirst du auch dich selbst finden, keine Sorge. Tatsächlich ist das der beste Weg, dich selbst zu finden. Denn die Bibel versichert, dass du in ihm bist. Und wir sind Miterben mit Jesus. Es liegt also in deinem Interesse, mehr über ihn zu erfahren, wer er ist, all seine Titel und sein Erbe. All das finden wir im Wort Gottes. Du wirst sehen, was er durch seinen Tod für uns erworben hat. Und so wirst du verstehen, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, dass wir in ihm sind und Miterben mit Christus. Du wirst verstehen, was dir gehört. Und manche Dinge erben wir nicht erst im Himmel, sondern schon hier. Du wirst niemals Heilung im Himmel empfangen. Niemand wird im Himmel geheilt. Wisst ihr, warum nicht? Genau, weil dort niemand krank ist. Sehr gut. Das ist gesunder Menschenverstand. Und er ist heutzutage leider nicht mehr so weit verbreitet. Mose war ein Diener. Und Gott hat es bewusst so eingerichtet, dass das Gesetz durch Mose gegeben wurde. Deshalb nennt man es das mosaische Gesetz. Gott hat es absichtlich so angeordnet. Warum? Weil das Gesetz nicht Gottes Herz widerspiegelt, sondern seinen Verstand, seine Forderungen, um dem Menschen zu zeigen, dass er das Gesetz nicht halten kann. Gott wusste, dass der Mensch das Gesetz nicht halten kann. Deshalb gab er das Gesetz durch einen Diener. Aber Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus. Das Gesetz wurde gegeben, wie man eine E-Mail verschickt, unpersönlich aus der Ferne. Eine E-Mail kann von tausenden Kilometern Entfernung geschickt werden. Aber Gnade und Wahrheit kamen. Sie kamen persönlich. So wie diese Woche Thea nach Singapur gekommen ist, um den Lobpreis zu erneuern und reichlich fließen zu lassen. Amen. und den Erlösten wieder ein Lied des Lobes in den Mund zu legen. Preis den Herrn. Kommen ist etwas sehr Persönliches. Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Das Gesetz stellt Forderungen, Gnade hingegen schenkt. Deshalb, als Gott die 10 Gebote am Berg Sinai gab, war der Berg von Dunkelheit, Rauch und Gewittern umhüllt. Ein furchterregender Anblick. Gott sagte, dass niemand den Berg berühren darf, nicht einmal ein Tier. Wenn ein Tier den Berg Sinai berührte, musste es mit einem Pfeil getötet werden. Das zeigt, wer den Berg Sinai berührt, muss sterben. Und der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 3 vom Dienst des Todes. Er sagt, Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Schaut her. Es ist wichtig, das zu verstehen. Wenn ihr das versteht, dann versteht ihr Dinge, die manchmal nicht einmal in Bibelseminaren gelehrt werden. Ihr werdet zu wahren Schülern der Bibel. Und das sind nicht meine Worte, sondern die von Martin Luther, der sagte, jeder, der den Unterschied zwischen Gesetz und Gnade versteht, ist ein wahrer Bibelschüler. Jetzt aufgepasst. Es gibt den Berg Sinai und den Berg Zion. Beim allerersten Passa wurde das Blut an die Türpfosten gestrichen, richtig? Man kann das Kreuz erkennen, wenn man das Blut am Querbalken und an den Türpfosten sieht. Siehst du das Kreuz? Das war das erste Passa Israels. Gott sagte, wenn ich das Blut sehe, nicht wenn ich eure guten Werke sehe, nicht wenn ich eure wohltätigen Taten sehe, nicht wenn ich euren guten Ruf sehe, nicht wenn ich euren Wohlstand und Reichtum sehe, nein. Wenn ich das Blut meines Sohnes an eurem Türpfosten sehe, werde ich an euch vorübergehen. Ich werde den Todesengel an euch vorbeiziehen lassen. Lies das genau. An einer Stelle heißt es, Gott ist vorübergegangen, und an einer anderen Stelle sagt er, ich werde den Zerstörer nicht in eure Nähe lassen. Okay? Merkt euch, Gott zerstört nicht selbst, er lässt den Zerstörer zu. Es gibt Leute, die sagen, Gott tötet, Gott gibt Leben und so weiter. Aber lies den hebräischen Kontext genau. Die hebräische Sprache ist oft so, dass sie sagt, Gott tut etwas, was er in Wirklichkeit nur zulässt. Viele große Kommentatoren des Alten Testaments sagen dasselbe. Das nennt man einen Hebraismus. Versteht ihr? Ein Beispiel. An einer Stelle heißt es, Gott habe das Herz des Pharaos verhärtet. Aber an einer anderen Stelle steht, Pharao hat sein eigenes Herz verhärtet. Und dann sagt Gott, okay, wenn du dein Herz immer weiter verhärtest, dann werde ich den Menschen zeigen, was ein verhärtetes Herz bewirken kann. Und was brachte es? Untergang und Zerstörung, auch für Pharao selbst. Also zwei Berge. Die Juden auf der ganzen Welt feiern heute das Passa, richtig? Das Passa ist für sie ein großes Fest. Und sie feiern auch Pfingsten. Wenn man einen gläubigen Christen fragt, warum wir Pfingsten feiern, sagt er, das Kommen des Heiligen Geistes. Aber nicht für die Juden. Für sie ist es das Fest der Gesetzesübergabe. Sie nennen es Shavuot, das Wochenfest. An diesem Tag versammelten sich die Israeliten am Fuß des Berges Sinai. Der ganze Berg war wie eine Chuppa. Eine Chuppa ist das Hochzeitszelt, das jüdische Paare bei Hochzeiten verwenden. Ein Baldachin über ihren Köpfen. Der Berg war wie eine Chuppa und Gott heiratete sie gewissermaßen. Versteht ihr? Wir sind nicht die Braut des Vaters, sondern die Braut des Sohnes. Aber damals schloss Gott diesen Bund mit Israel. Und dann gab er ihnen die 10 Gebote, die er mit seinem Finger auf Steintafeln schrieb. Deshalb schrieb Jesus, als er die Frau rettete, auf den steinernen Boden des Tempels, um ihnen zu zeigen, dass er derjenige ist, der das Gesetz gab. Er sagte, und ihr wagt es mir, etwas über das Gesetz zu erzählen? Versteht ihr? Dann kamen die 10 Gebote, die großen 10. Übrigens, diejenigen, die auf das Halten der 10 Gebote bestehen, frag sie doch mal, was ist das 3. Gebot? Was ist das 5? Was ist das 6? Der Heilige Geist scheint ihnen nicht zu helfen, die 10 Gebote auswendig zu lernen. Aber der Heilige Geist hilft sogar kleinen Kindern in der Sonntagsschule. Verse wie, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auswendig zu lernen. Hör zu, wir stehen absolut für Heiligkeit und hohe Maßstäbe. Doch wenn du erkennst, wie sehr du geliebt bist, dass Gott seinen Sohn gab, um für deine Sünden zu sterben, dann liebst du, weil er dich zuerst geliebt hat. Dann beginnen wir wirklich zu lieben. Wir lieben unsere Mitmenschen und wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Ist das nicht die Erfüllung des größten Gebots? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und all deiner Kraft. Doch oft wird gepredigt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, immer wieder. Dann denken die Leute, ich versuche es ja, aber heute Morgen war ich einfach zu müde, um aufzustehen. Dann hören sie, du musst Gott von ganzem Herzen lieben. Liest du jeden Tag deine Bibel? Warum liest du nicht jeden Tag in der Bibel? Das zeigt, dass du Gott nicht liebst. Amen. Früher habe ich selbst so gepredigt, als ich Jugendleiter war. Ich sagte den Jugendlichen, ihr müsst Gott lieben, ihr müsst Gott lieben. Und dabei musste man sich ein bisschen energischer bewegen, um die Botschaft zu betonen. Ihr müsst Gott lieben. Und während ich das predigte, dachte ich insgeheim, ich selbst liebe Gott nicht genug. Ich wünschte, ich würde ihn mehr lieben. Es war ein ständiger Kreislauf der Selbstverurteilung. Und genau das ist die Funktion des Gesetzes. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Es zeigt dir, wo du stehst. Aber nicht, damit du stolz darauf bist, es zu erfüllen. Nein, es soll deinen Stolz brechen. Niemand kann das Gesetz vollständig halten. Trotzdem behaupten die Pharisäer, doch, wir halten es. Dann kam Jesus und hielt die Bergpredigt. Und er sagte, ihr denkt, das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Aber ich sage euch, wenn ihr eine Frau begehrlich anseht, habt ihr schon Ehebruch begangen. Wenn du einer Frau mit den Augen folgst, vielleicht musterst du sie von oben bis unten, bist du nach Gottes Maßstäben schon schuldig. Aber ich habe sie nicht berührt. Doch Jesus sagt, du bist schuldig. Oder denk an den Autofahrer, der dich auf dem Weg zur Gemeinde schneidet, während du auf dem Weg bist, etwas Gutes und Heiliges zu tun. Er zwingt dich zu bremsen und du bleibst an der roten Ampel stehen. In deinem Kopf wünschst du dir vielleicht, dass dieser Mensch einen Unfall hat oder ihm sonst etwas Schlechtes passiert. Das ist schon Mord in deinem Herzen, laut Jesus. Und dann, besonders in Bezug auf Ehebruch, fügte er hinzu, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, reiß es aus. Wirf es weg. Wirf es weg. Wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, hau sie ab. Die Gemeinde möchte ja Jesus gehorchen. Manche Christen nehmen das wörtlich und denken, sie müssten tatsächlich ihre Gliedmaßen entfernen, um Jesus zu gehorchen. Aber das wäre gefährlich. Stell dir vor, alle würden das tun. Die Gemeinde sähe bald aus wie eine Amputationsstation. Pastor Prince, du hättest früher kommen sollen. Was meint Jesus wirklich damit? Er will sagen, dass Gottes Maßstab vollkommen ist. Jesus brachte das Gesetz wieder zu seinem ursprünglichen reinen Standard. Der Mensch neigt dazu, den Maßstab des Gesetzes herunterzusetzen, um ihn erfüllbar zu machen. Aber Jesus kam, um zu zeigen, wie hoch Gottes Maßstäbe wirklich sind. So hoch, dass jeder schuldig ist. Wenn er sagt, reiß dein Auge aus oder hau deine Hand ab, dann will er uns zeigen, dass niemand unschuldig ist. Was hat das Auge, das eine Frau begehrt, mit der Hand zu tun? Jeder ist schuldig. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Wenn du in den Spiegel schaust und er dir zeigt, dass du nicht gut aussiehst, liegt es nicht am Spiegel. Der Spiegel zeigt nur die Wahrheit. Es bringt nichts, den Spiegel zu beschimpfen. Er ist nicht schuld. Der Spiegel ist präzise und unveränderlich. Er zeigt einfach, was ist. Wenn du irgendetwas auf deinem Gesicht siehst, einen Fleck zum Beispiel, dann danke Gott für den Spiegel, denn jetzt weißt du, dass etwas nicht stimmt. Aber du nimmst doch nicht den Spiegel und versuchst, den Fleck damit wegzuwischen, oder? Nein, das machst du nicht. Der Spiegel zeigt dir nur das Problem, aber er kann es nicht lösen. Was entfernt den Fleck? Die Gnade. Verstehst du das? Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aus der Ferne. Aber Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Gnade kam zu uns persönlich. Jesus kam, wurde in einem kleinen kalten Stall geboren, wo die Schafe untergebracht waren. Es war Anfang des Winters. Dort wurde der Sohn Gottes geboren, der Sohn, den er liebte. Erinnert euch, wie Gott zu Abraham sagte: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, und opfere ihn auf dem Berg Moria als Brandopfer. Stell dir vor, wie Gott es sagte: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst. Und dann hören wir oft Predigten wie: Ja, du musst deinen Götzen aufgeben. Wer oder was ist dein Götze? Ist es Golf oder Fußball? Ist es der Fernseher? Wer ist dein Götze? Komm schon, gib deinen Isaak Gott. Als ich jung war, gab es viele Dinge, die mir wichtig waren. Wenn jemand sagte, ich solle meinen Götzen aufgeben, wusste ich oft nicht, was genau gemeint war, weil mir so vieles Freude machte. Plötzlich drehte sich die ganze Predigt nur noch um mich, um meine Götzen und das, was ich aufgeben sollte. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr Götzen schien ich zu haben. Aber es geht nicht darum, was dein Götze ist. Ja, manchmal geben wir Dinge für den Herrn auf, weil wir ihn lieben und ihm dienen wollen. Und ja, manche Dinge können eine Last in unserem geistlichen Leben sein. Aber darum geht es hier nicht. Die eigentliche Botschaft handelt von Jesus. Er hat uns gezeigt, wie wir das Alte Testament verstehen sollen. Auf dem Weg nach Emmaus erklärte er den Jüngern alles, was in den Schriften über ihn stand. Als Gott zu Abraham sagte: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn. Moment mal! Hier in Singapur sagen wir auch Chope. Chope bedeutet: Warte mal. Keine Ahnung, wie die Gen Z heutzutage spricht, aber für mich ist es immer noch Chope. Moment mal! Gott, ich habe doch noch einen älteren Sohn, Ismael. Aber Gott erkannte nur den Sohn, den Abraham liebte, Isaak. Ein Bild von Jesus. Als Gott Abraham aufforderte, Isaak zu opfern, sprach er eigentlich von sich selbst. Ich werde meinen Sohn, meinen einzigen Sohn, den ich liebe, opfern. Gott gab uns durch diese Geschichte einen prophetischen Einblick in das, was er eines Tages tun würde. Abraham stieg mit Isaak den Berg Moria hinauf und Isaak trug das Holz auf seinem Rücken. Jesus ging denselben Weg hinauf auf den Berg Golgatha und trug das Kreuz auf seinem Rücken. Wusstest du, dass Golgatha der höchste Punkt der Bergkette Moria ist? Wenn man heute nach Israel reist, kann man sehen, dass der Tempelberg und Golgatha Teil desselben Berges Moria sind. Heute steht dort der Felsendom. Warum ist dieser Ort so heilig und wird von so vielen Religionen verehrt? Weil das der Ort ist, an dem Gott Abraham befahl, Isaak zu opfern. Und Isaak trug das Holz auf seinem Rücken, genauso wie Jesus das Kreuz trug. Und dann, in einem Moment, der das Herz eines jeden Vaters brechen würde, drehte sich Isaak zu Abraham um und fragte: Vater, ich sehe das Feuer und das Messer, aber wo ist das Lamm? Doch Abrahams Antwort war prophetisch. Gott wird sich selbst ein Lamm ersehen. Genau deswegen wird der Berg Moria später Jehova Jireh genannt, was bedeutet: Der Herr sieht und der Herr wird sorgen. Das größte Geschenk, das Gott je gemacht hat, war die Bereitstellung dieses Lammes, Jesus Christus. Alles andere, was wir von Gott empfangen, ist darin eingeschlossen. Stell dir vor, wie Abraham kurz davor war, das Messer auf seinen Sohn niederzustoßen. Isaak schaute ihn an, mit unschuldigen Augen, voller Vertrauen. Und gerade in dem Moment, als Abraham das Messer hob, stoppte Gott ihn. Gott wollte nicht das Blut von Isaak, denn Isaak, wie jeder andere Mensch, hatte sündiges Blut. Es war nur eine Prüfung, eine Vorschau auf etwas viel Größeres. Gott hielt Abrahams Hand zurück und sagte: Abraham, jetzt weiß ich, dass du mich liebst und mich fürchtest, weil du deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, nicht zurückgehalten hast. Ich weiß, dass du mich liebst und mich fürchtest. Gott ersparte Abraham den Schmerz und die Trauer eines Vaters, aber sich selbst verschonte er nicht. Als es um seinen eigenen Sohn ging, gab es niemanden, der seine Hand zurückhalten konnte. Niemand konnte ihn davon abhalten, seinen Sohn zu opfern. Denn es gab keinen anderen Weg, um uns zu retten. Die Bibel sagt, die Seele, die sündigt, muss sterben. Gott hätte uns alle einfach auslöschen können. Aber Gott liebt sogar diejenigen, die ihn lästern und schlecht über ihn reden. Er könnte sie einfach morgen nicht mehr aufwachen lassen. Aber seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Gott will den Menschen nicht aufgeben. Kein Wunder, dass der Teufel, der einst als Luzifer bekannt war, neidisch auf uns ist. Du bist nach dem Bild Gottes geschaffen. Es ist, als wäre Satan wie eine verschmähte Frau, die ein Foto von ihrem Ex-Freund nimmt und es wütend in Stücke schneidet, weil sie nicht an den Ex selbst herankommt. Wir sind das Ebenbild Gottes und Satan hasst uns dafür. Gott liebt dich. Gott sagte, Abraham, schau hinter dich. Abraham drehte sich um und sah einen Widder, der sich mit seinen Hörnern im dornigen Gebüsch verfangen hatte. Es war ein ausgewachsener Widder. Habt ihr schon mal eine kleine Eidechse gesehen? Die sind echt dumm, oder? Die haben keine Erfahrung. Sie kommen einfach zu einem hin, als ob sie getötet werden wollen. Oh, tut mir leid, okay? Ich habe nicht gesagt, dass ich sie töte. Andere Leute tun das, okay? Also schreibt mir bitte nicht deswegen, aber die reifen Eidechsen, die großen Eidechsen, die sind schlau. Die können Gefahr aus der Ferne erkennen. Genauso war es mit diesem Widder. Ein reifer Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfing. Er wusste, dass er ins Dornengestrüpp ging. Wenn man den Widder herauszieht, was kommt dann heraus? Er konnte nicht weiter ins Gestrüpp eindringen, weil er ein Opfer ohne Makel sein sollte, ohne Kratzer oder Verletzungen. Ein Symbol für denjenigen, den der Vater im Sinn hatte. Als Abraham den Widder aus dem Gestrüpp zog, kam er mit einer Dornenkrone heraus. Stell dir das vor, ein Widder mit einer Dornenkrone. Ein reifer Widder. Als er ihn herauszog, hatte er eine Dornenkrone. Gott sagte zu Abraham, nimm diesen Widder mit der Dornenkrone anstelle deines Sohnes. Jetzt können wir zu Gott sagen, jetzt weiß ich, dass du mich liebst, weil du deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, für mich geopfert hast. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Das ist Gnade. Gnade bedeutet Versorgung. Gott sagt, ich schließe einen neuen Bund, den Bund der Gnade. Ich will euer Gott sein. Ihr müsst nicht mehr darüber nachgrübeln, was mein Wille ist. Ich will meinen Willen, mein Gesetz in eure Herzen und Gedanken schreiben. Ihr werdet in eurem Inneren wissen, was richtig ist. Das Problem vieler Christen ist, dass sie zu oft nach außen schauen, nach Zeichen suchen, Horoskope lesen oder sich auf Expertenmeinungen verlassen. Dabei schreibt Gott die ganze Zeit in ihr Herz. Sei es über ihre Gesundheit, ihre Finanzen, ihr Familienleben oder ihre Kinder. Doch stattdessen hören sie auf unzählige Stimmen von außen. Die eine sagt, schimpfe nicht mit deinen Kindern. Die andere sagt, du musst sie zurechtweisen. Und du wirst verwirrt, weil du auf so viele verschiedene Stimmen hörst. Aber im neuen Bund unter der Gnade spricht Gott direkt zu deinem Herzen. Denke an Elia. Obwohl das Feuer auf dem Berg Karmel fiel, fühlte er sich wie ein Versager. Nachdem er die Propheten Baals besiegt hatte, drohte Isebel ihm mit dem Tod. Und plötzlich hatte er Angst und lief davon. Stell dir das vor, er hatte gerade hunderte von falschen Propheten besiegt. Doch die Drohung einer einzigen Frau brachte ihn dazu zu fliehen. Der mächtige Elia. Kein Wunder, dass die Bibel sagt, dass Elia ein Mensch von gleicher Art wie wir war. Kiabor. Nein, ich mache nur Spaß. Kiabor bedeutet so viel wie unter dem Pantoffel stehen. Tut mir leid, ich tue Buße. Ich weise das zurück. Jedenfalls floh Elia. Und wohin? Ganz bis zum Berg Sinai. Elia lief buchstäblich bis zum Berg Sinai. Und das Erste, was dort passierte, er versteckte sich in einer Höhle. Wahrscheinlich in derselben Höhle, in der Mose sich aufhielt, als er die 10 Gebote empfing. Die 10 Gebote, die in Stein geschrieben wurden. Während Elia in der Höhle war, gab es ein Erdbeben. Die Felsen zersplitterten und zerbrachen. Sie rollten den Berg hinab. Elia machte sich auf etwas gefasst, doch Gott war nicht im Erdbeben. Dann kam ein Feuer, das den Berg umhüllte, aber der Herr war nicht im Feuer. Schließlich kam ein starker Wind, aber auch darin war Gott nicht. Und darum haben wir die bekannte Band Earth, Wind and Fire. Aber der Herr war nicht in all dem. Stattdessen ist der Herr in Terjas Lobpreisstimme. Der Herr wirkt durch viele Lobpreisteams, die er weltweit aufrichtet. Aber der Herr war nicht im Erdbeben, Wind und Feuer. Erdbeben, Wind und Feuer stehen für das Dramatische, Spektakuläre. Aber wenn du Gottes Stimme hören willst, dann musst du wissen, dass er darin nicht zu finden ist. Nachdem all das passiert war, hörte Elia die leise Stimme der Gnade. Der Herr sprach mit ihm in einer sanften, leisen Stimme. Einer sanften, leisen Stimme. Denn die Bibel sagt, eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Diese sanfte Stimme ist mächtiger als alles, was das Gesetz bewirken kann. Manche Menschen verachten Gnade. Sobald man Gnade predigt, sagen sie, oh, du gibst den Leuten einen Freibrief zum Sündigen. Aber meine Bibel sagt das nicht. Die Leute lassen sich nur schwer unter die Gnade bringen. Wenn sie unter der Gnade sind, gilt für sie Römer 6, Vers 14. Die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Es scheint, als ob manche denken, dass die Sünde über einen herrscht, weil man unter der Gnade lebt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das Fleisch hat Angst vor der Gnade. Wenn jemand sagt, du gibst den Leuten die Erlaubnis zu sündigen, antworte ich, ist dir aufgefallen, dass ich niemandem eine Erlaubnis gegeben habe? Niemand hat jemals bei mir eine Lizenz zum Sündigen beantragt. Die Menschen sündigten schon lange, bevor ich oder mein Vater geboren wurden. Niemand braucht eine Lizenz zum Sündigen. Sie tun es sowieso. Aber weißt du, was wirklich Sünde hervorruft? Das Gesetz. In der Bibel steht, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Das griechische Wort für Kraft ist Dynamis, von dem wir das Wort Dynamit ableiten. Der Teufel kommt oft als Engel des Lichts und versucht, das Gesetz wieder in dein Leben zu bringen. Er kommt manchmal sogar durch Prediger, die edel und fromm klingen. Leute, wir müssen höhere Maßstäbe setzen. Und verstehe mich nicht falsch. Ich bin absolut für hohe Maßstäbe. Aber wahre Demut ist unbewusst. Hast du schon mal bemerkt, wie bewusst manche Menschen versuchen, demütig zu wirken, wenn sie versuchen, das Gesetz zu halten? Sie verbeugen sich, tun demütig, aber es ist nur Fassade. Die Pharisäer waren genauso heuchlerisch. Wahre Demut, die aus der Gnade kommt, ist ganz anders. Wenn du wirklich demütig bist, merkst du es nicht einmal selbst. Andere sehen es an dir. Unsere Lobpreisleiterin, die weltweit bekannt ist, bleibt trotzdem bescheiden. Viele haben bemerkt, wie demütig sie ist. Ich kann dir sagen, wahre Demut ist eine Frucht der Gnade. Gnade bringt Demut hervor. Ist dir aufgefallen, wenn du erkennst, wie sehr du geliebt bist, entsteht Demut ganz von selbst. Wenn also Gnade Versorgung bedeutet und das Gesetz Forderung, dann frage dich heute, bei welchen Herausforderungen, sei es mit deinen Kindern, bei der Arbeit oder durch deinen Körper, versuche ich alles selbst zu lösen? Versuche ich durch eigene Anstrengung die Dinge zu bewältigen? Diese Anstrengung ist übrigens nicht dieselbe wie die, die aus der Gnade resultiert. Bin ich forderungsorientiert? Kein Wunder, dass so viele Menschen gestresst und überfordert sind und sogar körperlich darunter leiden. Stress entsteht, wenn du dich selbst unter Druck setzt und glaubst, dass alles an dir liegt. Viele Christen stehen unter Stress, weil sie glauben, dass sie sich ständig anstrengen müssen, um Gott zu gefallen. Aber was sagte Jesus den Menschen seiner Zeit, insbesondere den Pharisäern? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Die Last, von der Jesus sprach, war nicht die Arbeit auf dem Feld oder die tägliche Mühsal. Es war die Last der religiösen Anforderungen, die Pharisäer den Menschen auferlegten. Du musst dies tun, du musst das tun. Kommt zu mir, und ich werde euch Ruhe geben. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn Gott dir ein Joch auferlegt oder eine Aufgabe gibt, sei es verlorene Menschen zu erreichen oder im Alltag zu dienen, wird er dir auch die Gnade und die Gabe dafür geben. Wenn du in dieser Gnade lebst, wirst du merken, dass es leicht und angenehm ist. Gottes Aufgaben sind keine unerträglichen Lasten. Es ist leicht und angenehm. Wenn du sagst, die Last, die Gott dir gegeben hat, ist zu schwer, dann hast du die falsche Last auf dich genommen. Vielleicht hast du Pastor Marks Last auf dich geladen. Niemand kann Pastor Marks Last tragen und dabei noch lächeln. Ein kleiner Insiderwitz über unseren Pastor. Vor ein paar Wochen hat er uns stolz gezeigt, wie er im Fitnessstudio trainiert. Er hat schwere Gewichte gehoben und dabei noch gelächelt. Ich habe ihm dann gesagt, jetzt bist du ein Diakon. Du stellst den Pastor in den Schatten. Als Jesus seine jüdischen Landsleute ansah, glaubst du, sie kannten die 10 Gebote? Natürlich kannten sie das Gesetz. Diese Menschen wuchsen damit auf, das Gesetz schon von klein auf auswendig zu lernen. Ihre Schule war die rabbinische Schule, nichts anderes. Sie kannten das Gesetz in- und auswendig. Und doch sagte Jesus ihnen, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Manche meinen heute, die Wahrheit, die wir brauchen, ist das Gesetz. Wir müssen das Gesetz zurück in die Gemeinde bringen. Aber, mein Freund, das jüdische Volk war 1500 Jahre lang unter dem Gesetz. Und niemand konnte es vollständig halten, nicht einmal David. Alle haben versagt. Das Gesetz galt, bis Jesus kam. Und mit ihm kamen Gnade und Wahrheit. Gnade bedeutet Versorgung. Im neuen Bund sagt Gott, ich werde euer Gott sein. Ich werde eure Sünden vergeben und an eure Ungerechtigkeiten nicht mehr denken. Es ist ein ständiges Ich werde, ich werde, ich werde. Gott sagt, ich werde mich nicht mehr an eure Sünden erinnern. Und dann fragst du vielleicht, Herr, was ist mein Teil im neuen Bund? Der neue Bund sagt, ich werde euer Gott sein. Wenn Gott sagt, ich bin dein Gott und du bist krank, dann mach dich bereit, aus dem Krankenbett zu steigen und deine Schuhe anzuziehen. Wenn Gott sagt, ich bin dein Gott und du steckst tief in Schulden, egal wie hoch sie sind, Hunderttausende oder sogar Millionen, egal wie groß die Summe ist, dann mach dich bereit zu feiern. Wenn du ein Kind hast, das sich von Gott entfernt hat, sagt Gott, ich bin dein Gott. Bereite dich darauf vor, dass dein Kind zurückkommt. Diese Zusage steckt voller Kraft. All das ist im neuen Bund eingeschlossen. Wir sind oft vertrauter mit dem alten Bund als mit dem neuen. Aber Gott sagt im neuen Bund, ich will euer Gott sein. Niemand wird seinen Nächsten mehr lehren müssen. Erkenne den Herrn, denn ihr alle werdet mich kennen. Warum? Weil ich barmherzig sein werde. Ja, ich will barmherzig und gnädig sein. Das bedeutet, dass unsere Vergebung der Sünden untrennbar mit unserer Erkenntnis des Herrn verbunden ist. Alle werden mich kennen. Ihr müsst einander nicht mehr lehren, denn alle werden mich intuitiv kennen. Das griechische Wort deutet sogar darauf hin, alle werden mich aus eigener Erfahrung kennen. Im Alten Testament haben sie versucht, genau das zu erreichen. Ihr müsst es niemandem mehr beibringen. Alle werden mich aus Erfahrung kennen, intuitiv. Denn ich will gnädig sein gegenüber ihrer Ungerechtigkeit. Sie kennen mich, weil ihre Sünden vergeben sind. Sie kennen mich, weil ich ihnen wohlgesinnt bin. Das ist das Evangelium, liebe Gemeinde. Das ist das Leben unter Gnade. Die Frage ist, predigen wir das Gesetz oder die Gnade? Wenn ich hier stehe und denke, dass die Menschen oder Gott ständig Forderungen an mich stellen, du musst dies tun, du musst das tun, dann spüre ich den Druck dieser Forderungen. Übrigens, die Menschen dieser Gemeinde, und das sage ich den Pastoren, die zuschauen, spielt besser nicht mit ihnen herum. Die Leute hier in der New Creation Church sind hungrig nach dem Wort Gottes. Sie merken, wenn man mit ihnen herumspielt. Sie wollen das Wort. Sie sind nicht hier, um von Politik zu hören oder allgemeine Weisheiten oder Motivationsreden. Sie sind hier, um Jesus zu sehen. Es erfordert keine besonderen Fähigkeiten, das Gesetz zu predigen. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Das kann jeder. Aber Jesus und seine Schönheit aufzuzeigen, das erfordert den Heiligen Geist. Das ist eine göttliche Gabe. Diese Gemeinde will Jesus sehen und wer hier predigt, muss vorbereitet sein. Wenn man nur herumspielt, merken die Leute es schnell, denn sie sind hungrig nach dem lebendigen Wort. Jede Woche gibt es Erwartungen an mich. Stell dir vor, alle Pastoren müssen Woche für Woche predigen. Ich sage mir, ich muss eine frische Predigt bringen, die den Menschen ins Herz spricht. Sie müssen spüren, dass es ein Wort zur rechten Zeit ist und wissen, dass Gott zu ihnen spricht. Amen. Für den Prediger kann das wie ein ständiger Druck wirken. Ich muss mich immer daran erinnern, nein, ich stehe unter der Versorgung der Gnade. Gnade bedeutet Versorgung, das Gesetz bedeutet Forderung. Das Gesetz sagt, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Gnade sagt, ich will, nimm es, ich werde es für dich tun. Je mehr ich in seinem Ich will ruhe, desto mehr erkenne ich, dass er es ist, der durch mich wirkt, der durch mich predigt. Das Problem ist, wenn ich am Ende der Predigt bin, möchte ich oft weitermachen. Wie eine Batterie, die einfach weiterläuft. Es ist wie der brennende Dornbusch, der brennt und brennt, aber nicht verbrennt. Der Busch wird nicht verbrannt, er brennt einfach weiter. Und ich weiß, ich muss jetzt aufhören, aber ich spüre es. Ich fühle mich, als hätte ich gerade erst angefangen. Also, lass mich dir einen praktischen Tipp mitgeben. Selbst Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Diese Gnade war nicht vergeblich. Mit anderen Worten, Gott gibt dir die Gnade, Gitarre zu spielen, als Ordner zu dienen, in der Kinderstunde zu lehren oder Geschäftsmann zu sein. Es braucht Gnade. Fließe in der Gnade, die Gott dir gegeben hat. Dienst du in einem Bereich ohne seine Gnade, wird es schwer. Aber wenn du in der Gnade fließt, die Gott dir gegeben hat, ist es leicht. Also, Pastor Prinz, glaubst du an harte Arbeit? Ja, ich glaube an harte Arbeit. Aber harte Arbeit in der Gnade. Schauen wir uns mal Kolosser an. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Es klingt wie ein Widerspruch, oder? Ich arbeite hart, aber mit der Kraft, die in mir wirkt. Einfach gesagt, ja, ich arbeite hart. Aber ich arbeite in dem Bereich, in dem mich seine Gnade leitet. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Deshalb lehre ich auch im Kindergottesdienst. Ich liebe es, junge Menschen zu lehren. Wenn ich daran denke, freue ich mich darauf. Aber für manche von euch ist das nichts. Dann geht auch nicht dorthin. Denn eure Gnade liegt nicht in diesem Bereich. Fleiß ist wichtig, aber nur innerhalb des Rahmens der Gnade, die Gott dir gegeben hat. Doch Gnade kann auch vergeblich sein, wenn wir sie nicht nutzen. Noch ein Vers. Vergebt mir, ich tue Buße in Jesu Namen. Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Anders gesagt, Gott hat dir die Gnade gegeben, etwas zu tun, aber wenn du es nicht tust, war diese Gnade umsonst. Vergiss nicht, wir sind mit allen geistlichen Segnungen in Christus gesegnet, aber Gott belohnt uns auch dafür, dass wir die Gnade nutzen, die er uns gegeben hat. Das bedeutet, Gott gibt dir die Gnade, um deine Berufung zu erfüllen, was auch immer deine Aufgabe ist. Und Gott belohnt dich dafür, wenn du diese Gnade nutzt, die er dir gegeben hat. Was für ein Gott. So kommt die Belohnung. So kommt die Belohnung. Aber wenn die Gnade kommt und du die Motivation hast, etwas zu tun, es aber aus irgendeinem Grund aufschiebst, wird die Aufgabe an jemand anderen weitergegeben. Und die Belohnung, die für dich bestimmt war, bekommt dann jemand anderes. Ach, Pastor, so toll kann die Belohnung doch nicht sein. Doch wenn Gott belohnt, belohnt er großzügig. Als Josef treu war, belohnte Gott ihn mit einer wunderschönen Frau. In jedem Bereich unseres Lebens. Welche Belohnung bekommen Fischer? Fische. Was hat Jesus ihnen gegeben? Eine kleine Grotte, damit sie dort beten konnten? Nein. Er sagte den Jüngern, ich habe euch 12 Grotten gebaut, damit ihr in Ruhe beten könnt. Nein, er wusste, dass sie Fische brauchten. Und er gab ihnen einen Fang, der die Netze füllte und das Boot zu versenken drohte. Er ist sehr praktisch. Er weiß genau, was du brauchst, noch bevor du es selbst weißt. Manchmal kannst du nicht einmal beschreiben, was in deinem Herzen vorgeht, aber er weiß es. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Preist den Herrn, gebt Jesus das Lob, die Ehre und den Ruhm. Halleluja. Zum Abschluss, lehnt euch zurück. Wir schauen uns noch etwas an und dann entlassen wir euch, okay? Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken? Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ich will, sei gereinigt. Amen. Preist den Herrn. Ist er nicht wunderbar? Das ist unser Retter. Wir haben dieses Video nach einer Israel-Reise gemacht. Als Gott mir diese Einsicht gab, verstand ich, nach der Bergpredigt ging Jesus nicht in die Menge zurück. Stattdessen ging er in eine andere Richtung, nur um diesem einen Aussätzigen zu begegnen. Denn das Gesetz hatte keine Hoffnung für ihn. Nach dem Gesetz musste er weit weg stehen bleiben und rufen, unrein, unrein. Wenn er jemanden berührte, wurde diese Person unrein. Unter dem Gesetz war Sünde ansteckend. Unreinheit wurde übertragen. Aber die Gnade ist gekommen. Als Jesus den Aussätzigen berührte, machte seine Reinheit den Unreinen rein. Gnade ist ansteckend. Lasst uns alle die Augen schließen und die Köpfe neigen. Wenn du möchtest, dass Jesus Christus dein persönlicher Retter und Herr wird, dann bete jetzt mit mir. Sprich von Herzen, himmlischer Vater, du bist so gut. Du hast mich geliebt, noch bevor ich dich kannte. Du hast deinen Sohn gesandt, damit er als mein Sündopfer am Kreuz für mich stirbt. Er hat all meine Schuld, all meine Krankheiten, all meine Verurteilung in seinem Körper am Kreuz getragen. Am dritten Tag hast du ihn von den Toten auferweckt. Jesus Christus ist mein Herr, jetzt und für immer, im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Wenn du mitgebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. All deine Sünden, vergangene, gegenwärtige und zukünftige, sind vergeben. Ruhe in dieser Wahrheit. Je mehr du das verstehst, desto mehr wird Heiligkeit zur Frucht in deinem Leben. Gott segne dich. Lasst uns alle aufstehen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Shalom. Im Namen von Jesus sei gesegnet für die kommende Woche. Gott segne dich.